Lob und Tadel, Ausgabe 29, Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien, aus, ja, dritter Bezirk, Dr. Bohrgasse, gell? Dr. Ja, Bohr. Mhm. Bohr, Nils Bohr, ist das nein, unser das Bohr? Nein, das hat nichts mit dem Bohrschen Atommodell zu tun, nein. Sondern, aber wenn Sie mich jetzt zuvor fragen, womit es zu tun hat, dann haben Sie mich schon wieder kalt erwischt. Da müssen, okay, also right. Irgendetwas anderes. Ich glaube, es ist ein Arzt. Ah, okay. Ein Arzt, der, was seine Errungenschaft war, weiß ich aber nicht. So, dann schauen wir doch mal, Dr. Bohrgasse, woher kommt der Name? Liste der Straßennamen von Wien. Dritter Bezirk, Bohr. Dr. Bohrgasse, 1955, benannt nach dem Arzt, schau, Oskar Bohr, dessen Praxis sich im dritten Bezirk in der Barichgasse 5 befand. Er orientierte sich bei seinem Honorar am Einkommen der Patienten und behandelte Arme gratis, wodurch er sehr große Popularität erlangte. Er hat, als er 1929 wegen der angeblichen Verschreibung von Morphium für einen Süchtigen verurteilt wurde, setzte in ganz Wien eine Protestaktion ein, die binnen weniger Tage mehr als 50.000 Unterschriften erbrachte. Die Wiederaufnahme des Verfahrens führte zu Bohrs Freispruch. Sehr gut, wieder was gelernt. Ist das kein Zufall, dass wir sind hier im Biozentrum. Am Campus Wiener Biocenter, ja. Mhm. Campus Wiener Biocenter. Ich bin zu Gast bei Karin Gaber. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Frau Gaber, Sie sind Geschäftsführerin von Open Science. Open Science, wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, hatte schon mehrere Namen, aber ist im Wesentlichen eine Einrichtung, die zwischen den Forschungseinrichtungen steht, die hier angesiedelt sind, also modernste Bioforschung, Genetik, Pathologie? Genetik, Biochemie, Molekularbiologie, Mikrobiologie, ja, das sind so unsere Schwerpunkte historisch gewesen. Darum hatten wir früher, weil Sie angesprochen haben, verschiedenste Namen. Open Science hat als Plattform Gentechnik und wir begonnen, dann wurde es in einen Verein umgewandelt mit dem Namen Dialog Gentechnik und jetzt heißen wir Open Science. Das ist darin begründet, dass wir jetzt nicht mehr nur gentechnische Themen abdecken, sondern den gesamten Life Science Bereich. Wenn Sie diese Namen Dialog Gentechnik eben verwenden, dann kriegt das Ganze und auch unser Gespräch gleich vorab ein bisschen so einen Label. Also ja, Dialog Gentechnik hat in Österreich keine guten Imagewerte. Das wollte ich verhindern, dass ich jetzt aber das gleich am Anfang diese Namen raushänge. Okay. Ich beschreibe vielleicht die jetzige Situation noch einmal. Ja. Also es gibt hier an diesem Standort wirklich weltweit hochrangige Forschungseinrichtungen, die sich mit Biotechnologien, wie Sie beschrieben haben, beschäftigen. Und das sind jetzt keine Universitätseinrichtungen, sondern Akademie der Wissenschaften, gemeinsam aber auch mit Geldern aus der Industrie, Böhringer Ingelheim, glaube ich, heißen. Genau. Also es ist hier am Areal, es ist sehr unterschiedlich von den Akteuren, die am Campus Wiener Biocenter tätig sind. Es gibt sehr wohl Universitätsinstitute, also die Max F. Perutz Laboratories, die sind sozusagen Universität Wien und Medizinische Universität Wien. Dann gibt es, wie Sie schon angesprochen haben, verschiedenste Forschungsinstitute, die entweder nahe an der Akademie der Wissenschaften sind. Das wäre jetzt das Institut für molekulare Biotechnologie, in dem wir drinnen sitzen, und das IMB, das sozusagen das erste Institut hier auf weiter Flur war, im Jahr, glaube ich, 1989 ist das erbaut worden. Das ist Böhringer Ingelheim nahe, genau. Und sonst gibt es natürlich auch noch kleinere Biotechnologieunternehmen. Es gibt jetzt hier noch Valneva, das war früher Intercell, also ein großes Impfforschungsinstitut. Also sehr breit gefächert, Fachhochschule, wirklich der größte Biotechnologie-Cluster in Österreich ist das hier. Man findet also hier genau draußen, wir sitzen in einem kleinen Büro, genauso einen großen Hörsaal, wo auch Studenten, die eben molekulare Biologie studieren, sind, also wirklich Universitätsbetrieb. Genau. Und also Lehre findet ja auch statt, ja. Genau, Postdocs viel. Und wenn irgendetwas publiziert wird aus Österreich, aus diesem Gebiet, dann von hierher eigentlich bekommt man den Eindruck. Also die zumindest arbeitet an der Pressestelle gut. Ja, die arbeitet sehr gut. Es sind auch sehr viel hochrangige Publikationen hier jetzt in guten, gut zitierten Journals. Cell. Ja, und genau. Cell, Nature, Science, ja. Die Klassiker. Aber ich würde jetzt sagen, in Österreich gibt es natürlich auch noch in anderen Bundesländern gute Forschung. Ja. Ich war hier mal in der Fliegenbibliothek, die auch einen weltweiten Ruf hat, weil man sich hier Fruchtfliegen bestellen kann, die einen beliebigen Defekt haben, einen genetischen oder irgendeine Konstitution, und die wird einem dann geschickt und man kann damit irgendwo in der Welt weiterforschen. Genau. Es gibt das ist Fly Room einzigen, und solche Sachen. Das ist einzigartig, diese Fliegenbibliothek, genau. Ja. Dafür ist das Haus berühmt auch, ja. Ja, das heißt, wir haben hier praktisch, und Josef Penninger ist einer der Namen, den man kennt, der einfach als führender Wissenschaftler hat die innere Uhr bei der Maus erforscht, Osteoporose bei Mäusen, wenn man es ein bisschen nachliest. Aber das ist praktisch einer unserer großen Wissenschaftler, die man kennt. Aber es gibt auch so Labore, Barry Dixon Labor, eben das sind die Fruchtfliegen, die auch wirklich eben Menschen aus Amerika haben oder von irgendwo anders her, die gut sind und die bei uns in Wien. Also das ist am Campus überhaupt hervorzuheben, dass die Nationalitäten hier sehr breit gefächert sind. Also es gibt da immer wieder die Statistik, die aufkommt, circa 1400 Forscher und Forscherinnen arbeiten hier im Areal und aus ungefähr 40 Nationen. Also René Schröder ist auch eine von ihnen, die man kennt, Genetikerin und die mit ihrer Arbeitsweise sehr auch Frauen fördert, weil sie sagt, wenn Frauen in die Forschung sollen, dann brauchen wir auch einen Ort, wo wir ihre Kinder in dieser Zeit beschäftigen und die sollen sie einfach mitnehmen und hier auch irgendwo unterbringen. Es gibt auch einen Campus Kindergarten hier, ja. Und Transparenz ist mit dem Namen René Schröder, glaube ich, ganz groß verbunden, dass diese patriarchalischen Systeme etwas aufgebrochen werden, einfach durch die Art, dass man, wie man Entscheidungen findet, dass man das transparent macht, dass Entscheidungen einfach nachvollziehbar sind, ist eines ihrer großen Themen, was ich mitgekriegt habe von ihr. Gut, so, jetzt haben wir praktisch dieses Biozentrum und es ist in der Mitte von Wien halbwegs, also dritter Bezirk am Rennweg, man kommt leicht her, ist also nicht irgendwo draußen in der Pampa, wo man Autos braucht, um in irgendeinem Forschungszentrum dann das aus der Erde gestampft wurde. Nein, genau. Vor unserem Fenster gibt es einen arge Abriss, Birnen sind gerade zwei Bagger, die da mit den ärgsten Geräten vorne dran Platz machen für das neue Institut für molekulare Pathologie, oder? Genau, das IMP wird hier sein neues Forschungsinstitut errichten, genau. Ja, und jetzt gibt's Open Science. Und das sind Sie, die Geschäftsführerin, das steht jetzt zwischen diesen Einrichtungen hier und, ja. Und der Öffentlichkeit. Der Öffentlichkeit. So. Sie haben hier jetzt zwei Labore, wo Kindergruppen kommen können, Jugendliche, auch Erwachsene, um an Workshops teilzunehmen. Und ich bin deswegen hier, weil ich insgesamt viermal dabei war. Und wenn etwas funktioniert von außeruniversitär oder außerpädagogische Hochschule, Weiterbildung für Lehrer, aber auch Workshops für Kinder, die nicht vom schulischen Bereich kommen, dann das. Das ist derartig perfekt organisiert und glasklar auf ganz bestimmte Punkte fokussiert, dass ich mir einfach gedacht habe, wie ist das entstanden, wer macht das und unter welchen Bedingungen kann man das betreiben? Man kommt mit einer Gruppe Kindern, zieht sich die weißen Mäntel an und lernt die Zelle kennen in einem überlegten Programm, das einen Nachmittag dauert. Man kommt mit älteren Jugendlichen, jungen Erwachsenen und kann eine Polymerase-Kettenreaktion durchführen, um zu bestimmen aus der eigenen Mundschleimhaut, gehöre ich zu den Langschläfern oder zu den Kurzschläfern oder bin ich einer, der extrem gut schmecken kann und daher möglicherweise Brokkoli nicht gerne gegessen hat als Kind, weil irgendetwas da ein Bitterstoff durchgedrungen ist zu stark. Ja, ja, so, das ist die Voraussetzung für diesen Podcast. Wir haben 10 Minuten geredet, das meiste ich. Aber jetzt lehne ich mich ein bisschen zurück. Jetzt bin ich warm geworden. Wie sind denn Sie dazu gekommen? Also Sie sind ich habe ursprünglich Genetik studiert. Ja. Habe also in Wien. In Wien, war nicht im Ausland, habe dann meine Diplomarbeit und meine Dissertation zu mobilen DNA-Elementen gemacht, also zu Retrotransposons. Ja, was heißt denn das? Also auf der DNA gibt es kleine Abschnitte, die sozusagen evolutionär gesehen, also man muss das ein langes Zeitfenster in Augenschein nehmen, auch mobil sind, die sozusagen ihren Ort im Genom ändern können. Setzen sich dann irgendwo anders hin genau, im Genom aber. Die kopieren sich selber und setzen sich dann woanders hin. Und da ist die Frage, meiner Arbeit war damals, unter welchen Bedingungen wird diese Mobilität in Gang gesetzt? Ist das Stress von außen zum Beispiel? Und welchen Sinn könnte das haben? Das ist jetzt also ganz grob erklärt. Zum Beispiel könnte das Sinn sein, dass eben durch Stress von außen das springt, dadurch entstehen erhöhte Mutationen und dadurch kann sich die, in meinem Fall war der Organismus Pflanzen, kann sich die Pflanze besser an veränderte Bedingungen anpassen und das wäre ein evolutionärer Vorteil. Und bleibt dann immer am selben Chromosom oder aber auf jeden Fall in derselben Zelle dieser mobile Abschnitt? Genau. Schon, kann aber auch zwischen Chromosomen springen. Also nicht zwischen jetzt zwei verschiedenen Bakterien, wo so... Nein, das wäre, also wie gesagt, ich habe an Pflanzen geforscht. Ja, also das war ein kleiner Sidestep zu meinem Dissertationsthema. War spannend. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe immer sehr gerne im Labor gearbeitet. Ich habe auch schon recht früh gewusst, ich will entweder etwas Medizinisches machen oder etwas Biologisches. Es war dann meine Lehrerin in der Schule. Damit kommen wir irgendwie auch wieder zu dem Thema Lehrer, wie wichtig die sozusagen prägend auch für Schüler sein können oder der Unterricht prägend sein kann. Bei mir war es eindeutig der Biologieunterricht, der sehr genetiklastig war. Das hat nicht alle in der Klasse gefreut, mich schon. Und ich habe immer schon gern herumexperimentiert. Also, was ist ein genetiklastiger Biologieunterricht? Also wir haben wirklich damalige Professorin ist aus der Forschung in die Schule gekommen und hat natürlich dann, menschlich ist es, dass man das Thema am meisten behandelt, wo man sich am wohlsten fühlt, würde ich sagen. Und sie hat wirklich sehr viele genetische Themen im Unterricht durchgenommen, weniger die zum Beispiel ökologischen Sachen oder jetzt so Zoologie. Natürlich ist das in der Oberstufe sowieso kein Thema mehr, aber sie hat jetzt den Lehrplan so gebogen, dass der Schwerpunkt auf den Themen war, die. Das kann man ja gewichten, also das ist ja durchaus legal. So. Ja, also so, hat ja. Aber und sie hat vor allem gewusst, was Sache ist. Also sie hat aus dem Nähkästchen plaudern können. Also sie hat auch über ihre Forschungsarbeit erzählt und das das war sehr spannend. Und was war aber genau da für Sie spannend, was sie da erzählt hat? Warum war das für Sie spannend? Also für mich war faszinierend immer schon, wie die Dinge funktionieren, die wir als selbstverständlich nehmen. Also für mich ist faszinierend, dass ein Mensch überhaupt geht und steht und denkt und so schnelle Reaktionen vollziehen kann in den alltäglichsten Situationen und was da dahinter steckt im Unsichtbaren, also im Körper. Das hat mich immer schon fasziniert. Und in der Molekularbiologie geht man jetzt noch einmal einen Schritt weiter als in der Medizin, wo es sehr oft noch im organischen Bereich gearbeitet wird, auf dieser Ebene. In der Molekularbiologie geht man ja dann noch einmal einen Schritt weiter. Und das war sehr spannend, hat dann aber auch ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann wieder zu detailliert. Das war dann auch der Grund, warum ich aus der Forschung hinausgegangen bin, also gewechselt habe sozusagen. Ich bin ja jetzt nicht mehr forschend tätig im Vienna Open Lab hier, sondern wirklich mehr oder weniger administrativ, geschäftsführerisch, wie sagt man da? Ja. Und warum, was war genau zu detailliert? Warum sind Sie da rausgegangen? Wo war da der Punkt? Also es ist so, dass man, wenn man in der Forschung tätig ist, hat man ein bestimmtes Forschungsgebiet, so wie ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel die Retrotransposons oder jemand forscht an der RNA. Und dieses Thema ist, wenn man es in Relation setzt zu dem Gesamtgebiet der Molekularbiologie, ist wirklich ein sehr kleiner punktueller Bereich. Und man ist dann sehr detailversessen und kann sich eigentlich hauptsächlich mit Gruppen unterhalten, die am gleichen Thema arbeiten. Also selbst wenn ich fachsimpeln müsste mit einem Molekularbiologen, der an einem ganz anderen Thema arbeitet, ist es schon eine Herausforderung. Also die Fruchtfliegenforscher waren schon ein bisschen schwierig, mit ihnen zu reden dann. Oder würde man nicht mehr schauen? Das geht schon. Also, das geht schon noch. Wie soll ich es ausdrücken? Man verliert irgendwie so das große Ganze. Verliert man. Das ist ja auch notwendig, um Forschung zu betreiben. Für mich war es dann ein bisschen zu detailliert. Also ich hätte dann gerne noch ein bisschen das große Ganze im Auge behalten. Vor allem ist es ja auch so, wenn man mit Bekannten, Verwandten, Freunden spricht, dann ist das ja so, wie wenn man einen Mediziner in der Familie hat, der dann alle Wehwehchen heilen kann. Ist es genauso, wenn man sagt, man hat Genetik oder Molekularbiologie studiert, dann weiß man alles. Dann muss man jede Pflanze im Wald kennen, weil man ja aus der Biologie kommt. Mein Gärteig geht nicht auf, weil es mit Hefe zu tun hat. Man wird dann viel gefragt, und da bin ich oft in die Situation gekommen, dass ich mir gedacht habe, warum weiß ich das eigentlich nicht? Eben weil ich dann den großen Blick fürs Ganze verloren habe, und das wollte ich mir wieder ein bisschen Und zurückholen. Gibt es das gar nicht mehr in der Forschung in diesem Bereich? Ist da wirklich jeder in einem Detail drinnen? Also es ist schon so, natürlich während des Studiums bekommt man schon einen großen Überblick, aber es ist sozusagen wie so eine sich verengende Röhre mit fortschreitendem Beruf, dass man vom Großen immer mehr ins Detail kommt und dann wirklich nur mehr im Detail arbeitet. Und letztlich aber alle diese verschiedenen Detailfragen in einem Labor gemacht werden, mit Pipetten und Flüssigkeiten und bestimmten Methoden, wo halt die Polymerase-Kettenreaktion eine wichtige, aber sicher nicht die einzige ist. Also es gibt so grundlegende Methoden, die wir auch hier eben im Wiener Open Lab abdecken. Wir versuchen, Sie haben schon erwähnt, die Polymerase-Kettenreaktion, Gel-Elektrophorese, dann natürlich DNA-Extraktion, also die DNA, das Erbgut aus den Zellen herausholen. Das ist etwas, was hier im Haus jeden Tag zuhaufe passiert, und diese Methoden mal abzudecken, ist eine Zielsetzung bei uns im Wiener Open Lab. Es gibt natürlich noch darüber hinaus viele andere Methoden, wo man mit Radioaktivität arbeiten muss, wo man mit sehr teuren Geräten arbeitet, HPLC oder sonstige Dinge, die sind dann halt schwerer zu vermitteln in einem Zeitrahmen, den man jetzt in einem Mitmachlabor zur Verfügung steht. Ja. Das Leben wird dann auch, als Forscher habe ich gehört, sehr stark bestimmt durch eben bei der Fruchtfliege ihr Reproduktionszyklus. Genau. Also wenn das 7 oder 8 Tage sind, muss man das richtig planen, damit man auch wieder da ist im Labor, wenn die Fruchtfliegen geschlüpft sind. Also Arbeitszeiten sind dann sind relativ, wenn man zum Beispiel mit Zellkulturen arbeitet oder die Wachstumsrhythmen seiner Modellorganismen im Auge behalten muss. Die Bakterien, die wachsen halt eine gewisse Zeit. Das heißt, das kann schon passieren, dass man dann noch einmal in der Nacht reinkommen muss oder am Wochenende im Labor steht, weil man versucht natürlich man kann schon auch Experimente so planen. Aber überhaupt die Wissenschaftler in diesem Bereich, aber auch in diesem Alter sehr viel arbeiten. Ja. Und aber das ist eine andere Geschichte, genau, und Sie sind aus dieser Geschichte abgebogen in diesen Open Science Bereich. Genau, in die Wissenschaftsvermittlung sozusagen. Ja. Also das war dann nach meiner Dissertation sozusagen, habe ich noch einen Lehrgang für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe dann beim Verein damals noch dem Vorgänger von Open Science. Dialog-Gentechnik. Genau. begonnen zu arbeiten. Und da war das Vienna Open Lab damals gerade im Entstehen. Und das wurde dann von Anfang an mein Projekt. Das ist so wie ein Baby irgendwie. Ja. Mit dem bin ich mitgewachsen, das habe ich mit aufgebaut. Das heißt, diese Workshops, diese klar strukturierten und diese, ich glaube, 10 verschiedene sind es. Momentan haben wir 19 verschiedene. 19 verschiedene gehen auch auf Ihre Arbeit zurück. Genau. Also es ist teilweise wir haben eine Kooperation mit dem Dolan DNA Learning Center. Das ist quasi ein Vorläufer des Vienna Open Labs in Amerika. Also die haben ja schon eine längere Tradition, wenn es um Scientific Literacy, also naturwissenschaftliche Grundbildung heißt das im österreichischen Fachausdruck oder im deutschsprachigen. Und das Dolan DNA Learning Center wurde 1989 gegründet. Und die hatten schon sehr viele Programme zur Genetik entwickelt. Da haben wir teilweise einige übernommen und einige haben wir neu entwickelt. Also es ist eine Mischung. Und immer diese noch vor dem Dialog Gentechnik, die Vororganisationen, Vorvereine, das hat alles 1997 begonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war zu einem Zeitpunkt, wo, wie Sie zu Beginn angesprochen haben, das Thema Gentechnik ist ja sehr kontroversiell diskutiert in Österreich. Und damals haben sich Professoren an der Universität zusammengeschlossen und haben gemeint, da müssen auch die Wissenschaftler, haben da quasi eine Bringschuld, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten und sozusagen auch mal zu zeigen und darüber zu reden oder zu diskutieren, woran sie arbeiten, was sie arbeiten. Das ist nichts, was man verheimlichen muss. Und das ist nichts, wovor man Angst haben muss, einmal vordergründig. Ja. Ich meine, kontroversiell diskutiert ist jetzt auch freundlich ausgedrückt. Mhm. Die Österreicher haben oder hatten eine klar ablehnende Haltung zu allem, genau, wo Gen drinnen ist. Mhm. Ich esse das nicht, ich mache das nicht und wir wollen das auch nicht haben. Mhm. Also das ist klar positioniert und ist auch wirklich das Gebiet gewesen, in dem diese Vereine oder eben Interessensgruppen oder eben auch jetzt Open Science arbeitet. Und ja, ich meine, ja, ich denke mir zum Beispiel, das Konzept muss schon aufgehen. Wenn ich mit meinen Volksschulkindern hierher komme und in diesem Labor arbeite, weiß ich, was hier passiert. Mhm. Wenn ich mit jungen Erwachsenen hierher komme und in diesem Bereich Genforschung eine Untersuchung mache, weiß ich, wovon die Rede ist. Mhm. Und wenn ich etwas weiß, wovon die Rede ist, weil ich es angegriffen habe, dann habe ich davor keine Angst mehr. Das ist eine 100%-Geschichte. Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist natürlich auch, also die Idee dahinter ist einerseits, dass man hier bei uns die Möglichkeit gibt, dass man kriegt, das mal selbst auszuprobieren und dadurch, wie Sie gerade gesagt haben, erfährt, was macht denn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin den ganzen Tag im Labor und wie arbeiten denn die? Das soll einerseits die Unsicherheit nehmen, hui, das könnte was Gefährliches sein, aber da spielen noch ganz viele andere Zielsetzungen und Aspekte mit, vor allem wenn Sie die Kinder und Jugendlichen ansprechen, da geht es ja dann auch darum, wenn ein Jugendlicher mit dem Gedanken spielt, ich möchte vielleicht in die Richtung ein Studium beginnen, ist das dann auch wirklich die Arbeit, die ich mir unter dem Label Molekularbiologe oder Biologin vorgestellt habe. Ja. Aber stimmt das so überein? Also das ist die Arbeit dann wirklich so, wie wir es da sehen? Natürlich, Sie können jetzt in einem Zeitfenster, unsere Kurse dauern von 1,5 Stunden bis 5,5 Stunden oder im Summer Science Camp sind die Kinder und Jugendliche dann 5 Tage bei uns im Labor, können Sie immer nur einen Ausschnitt zeigen, aber es sind wirklich die Techniken, die die Wissenschaftler vor allem zu Beginn von in der Früh bis am Abend mal durchmachen, wenn man Diplomarbeitsstudent oder Studentin ist. Ja. Also nichts romantisch, was man glaubt, dass es ist. Also es werden da auch in der kurzen Zeit werden schon Dinge vermittelt, wie man muss sehr genau arbeiten. Also wenn man sich nur kleinst verpipettiert, dann funktioniert das ganze Experiment nicht. Man hat kein ordentliches Ergebnis. Man muss sehr genau nach Protokoll gehen, man muss mitschreiben. Es dauern viele Dinge länger, als es oft gedacht wird. Also man muss auch, man hat auch Wartezeiten dazwischen. Ja, also das man muss so. Auch, es muss auch jemanden geben, der von den Pipetten die Plastikspitzen vorne steckt in ein Kästchen, weil es sind unzählige, die werden dann immer weggeworfen. Genau. Muss es auch jemanden geben und das macht man auch. Ja, das machen die Besucherinnen manchmal in der Pause, wenn sie früher fertig sind und gerne mithelfen wollen, sind sie eingeladen. Sonst macht das unsere Technikerin, die Kurse alle vorbereitet. Und jetzt kann man ja sagen, gut, wenn man das macht, kriegt man einen Eindruck. Und das ist ja aber jetzt eigentlich auch ein durchaus gefährlicher Eindruck, weil die kritischen Stellen der Gentechnik, der Genforschung ja hier dann eben nicht Thema werden. Also man nimmt den Leuten die Angst vor dieser Sache, aber das Eigentliche wird ja dann eigentlich nicht gestreift, worum es bei den Bedenken der 8 Millionen Österreicher geht. Das ist ja schon mal die erste Problematik, dass die Gentechnik, die ist so breit, die gibt's ja, also gibt sie schon, aber sie ist sehr stark gefächert und es gibt verschiedenste Anwendungen und wir versuchen mit diesen 19 Programmen, die wir haben, auch verschiedenste Anwendungen abzudecken. Also Sie haben vorher erwähnt, einerseits können die Besucherinnen ihre eigene DNA untersuchen, das ist dann eher so ein medizinischer Ansatz, wie unterscheiden wir uns genetisch und da wird zum Beispiel der Themenkomplex diskutiert, wie könnten beispielsweise Medikamente auf unterschiedliche genetische Voraussetzungen abgestimmt werden. Also es Männer, Frauen oder? Genau, ja. Also es ist vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, dass wir einerseits praktisch, natürlich der Schwerpunkt liegt im Praktischen, das ist das, was im Vienna Open Lab der Mehrwert ist. Wir haben hier ein Labor, wir haben die Geräte, wir haben Programme. Es gibt aber sehr viele Inkubationswartezeiten und da wird sehr wohl auch das Drumherum diskutiert. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Themenbereiche der Molekularbiologie, die einen sind, werden weniger in Frage gestellt als andere. Medizinische Anwendungen sind ja eher sehr positiv besetzt und unsere moderne Medizin wäre ohne die Genetik überhaupt nicht mehr denkbar. Impfstoffe, Medikamente. Das heißt, wenn es um so Krebstherapie, ja, also das ist alles, das fußt alles oder das basiert alles auf vorangegangenen Forschungsarbeiten, die sehr wohl auch genetischer Natur sind. Und also Gentechnik im Spiel war. Ja, und da sind die Vorbehalte aber auch wirklich spürbar geringer bei den Menschen. Genau. Und wir haben sowohl solche Themen im Programm als auch zum Beispiel ein Praktikum, wo die Besucherinnen Nahrungsmittel untersuchen und schauen, ist da gentechnisch verändertes Soja verarbeitet worden oder nicht. Und bei diesem Praktikum wird auch das Thema grüne Gentechnik in den Pausen diskutiert, also in den Wartezeiten. Das habe ich auch mitbekommen. Oder auch ein anderes, dass man schaut, ob ist es Pferdefleisch, ist es Rindfleisch? Oder genau, das war zufällig, das haben wir gar nicht so geplant gehabt. Wir haben dieses Praktikum entwickelt und dann war dieser Pferdefleischskandal. Genau. Das war eine angenehme Koinzidenz oder eine glückliche Koinzidenz. Dieser arme Metzger, der schmeckt ja scheinbar wirklich gut, seine Wurst mit Pferdefleisch gemischt, aber er hat es schlecht angeschrieben. Ja, aber das habe ich eben auch selbst eben bei diesen 4 Workshops miterfahren, dass die 2 Personen, die diesen Workshop abhalten, konzeptionell, also von der Gestaltung dieses Ablaufes, 5 Stunden ist ja jetzt nicht wenig, immer wieder lange Zeiten haben mit den Leuten. Einerseits Programm zu machen, dass man ihnen was beibringt, wie funktioniert das alles, und das wird in aller Ruhe und in aller Tiefe gemacht. Aber auf der anderen Seite eben genau diese Fragen, die da kommen, auch in aller Ruhe aus der Sicht dieser Workshopleiter beantwortet werden. Und das ist ja eine Sicht, die schon abgeglichen ist mit der Wirklichkeit, also mit der Umgebung, in der Sie arbeiten. Was sind das für Workshop-Leiter? Wo kommen die her? Bei uns werden die Praktika geleitet von Studenten und Studentinnen, die entweder, also sie müssen mindestens einen Bachelor in einem molekularbiologischen oder mikrobiologischen Studium abgeschlossen haben. Manche machen das neben ihrer Masterarbeit oder neben ihrem PhD sogar. Das heißt, sie haben einmal fachlich, sind sie versiert und haben das entsprechende Know-how. Sie gehen aber auch durch eine Schulung durch, die ihnen vermittelt, wie sie ihre wissenschaftliche Arbeit vermitteln können. Weil das ist gar nicht so einfach, diese sehr komplexen Inhalte einfach herunterzubrechen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Gruppen, die uns besuchen, auch sehr heterogen sind. Also man muss sich dann immer wieder aufs Neue einmal so ein bisschen antasten, wo steht denn die Gruppe, die heute kommt und wo fange ich an? Fange ich einfacher an oder komplizierter? Ja, aber um zurückzukommen auf die Betreuerinnen und auf die Tutoren, das heißt, die sind sowohl fachlich als auch vermittelt, das sind keine Pädagogen, aber sie sind vermittlungstechnisch geschult und wir haben auch meistens eine Art Doppelkonferenz, also es sind meistens zwei Betreuer, weil das vor allem dann, wenn es ins Praktische geht, sehr hilfreich ist, wenn jede Gruppe jemanden hat, der ein bisschen über die Schulter schaut. Und das heißt, wir versuchen vor allem zu Beginn sehr etablierte und schon sehr erfahrene Tutoren mit den Frischlingen zusammenzutun. Das und heißt, auch durch ihre Jugendlichkeit der Tutoren ist es natürlich eine sehr gute Zugänglichkeit zu ihrem Publikum. Ja, sie sind sehr nah an den Schülern und Schülerinnen dran. Sie sind irgendwie Anfang 20 die meisten da kommt auch wieder der Aspekt ins Spiel, den ich vorher schon angesprochen habe. Wenn wir jetzt von der Besuchergruppe der Oberstufenschülerinnen zum Beispiel sprechen, die gerade so in einer Berufsorientierung oder Studienorientierungsphase sind, dann haben die hier auch Gelegenheit, mit den Tutorinnen darüber zu sprechen. Ja, wie ist denn das? Was hast denn du genau gemacht? Und arbeitest du jetzt schon in der Forschung? Und was ist denn dein Thema? Also die können da so aus ihrem Arbeitsalltag auch wirklich eine erzählen und noch einmal zusätzlich zu den praktischen Arbeiten im Kurs Einblick geben, wie schaut denn dann der Arbeitsalltag aus. Und mein Eindruck war von diesen Besuchen, dass es wirklich eine freie Fläche ist, wo man anhand eines Themas die Methoden lernt, die Inhalte lernt, die Problemzonen, die eben diskutiert werden, und das Ganze auf einem nicht indoktrinierenden Niveau. Also nichts Dialog-Gentechnik, wo man sagt, das ist ja nur dazu da, die Leute praktisch hinzukriegen, dass wir jetzt in Österreich die auf den Äckern genetisch manipuliertes Saatgut ausbringen wollen. Ja, was im Interesse der Industrie ist, und die wird da schon die Hand drinnen haben. Also davon ist zumindest einmal spürbar, ja? Nein, also natürlich wird es so sein, dass wenn ich selbst ein Fach studiert habe, dann studiere ich das, weil es mich interessiert und weil ich werde nicht in einem Arbeitsfeld arbeiten, das ich selbst als negativ ansehe. Natürlich haben die Betreuer von sich aus wahrscheinlich eine sehr positive Einstellung zum Thema. Aber nicht zu allen Anwendungen, das möchte ich auch dazu sagen. Sie können auch darüber reden. Genau, sie sind von uns angehalten, auf keinen Fall irgendwie Überzeugungsarbeit leisten zu sollen oder zu müssen. Das ist gar nicht in unserem Sinne. Also das ist keine Zielsetzung, dass wir hier positiv Propaganda für die Gentechnik machen. Also überhaupt nicht. Es soll einen Raum bieten, wo man praktisch sich ausprobieren kann und wo man diskutieren kann und wo keiner, wenn das gewünscht ist, und wo keiner überzeugt werden soll von irgendeiner Meinung. Ja. Wo man aber auch Fragen stellen kann, wenn man sagt, ich bin der Meinung und das hätte ich so und so verstanden, dann kann man natürlich gezielt fragen auch die Tutoren zu bestimmten Anwendungen oder bestimmten Dingen, die man gelesen hat irgendwo. Das kommt auch sehr oft, dass die Besucherinnen sagen, da habe ich jetzt vor kurzem gelesen, das und das war, wie ist denn das wirklich? Ja, oder? Und wenn Sie sagen, Sie werden ausgebildet, mhm. Wie werden Sie ausgebildet? Weil man hat den Eindruck, dass hier einfach wirklich auch guter Unterricht stattfindet. Das Ergebnis, also diese Ausbildung hervorragend ist. Also Sie haben, das freut mich, danke. Ja. Sie haben einerseits... Und vielleicht können wir im Lehrerbildungsbereich davon etwas lernen, nämlich nach welcher Hinsicht? Also das ist eine quasi Lehrveranstaltung, wo Sie zuerst einmal einen theoretischen Teil haben. Da werden, insgesamt umfasst diese Einschulung, circa 21 Stunden sind das, die einmal geblockt die Theorie sind. Das ist jetzt nicht so viel Zeit, dass man da groß didaktisch ausholen könnte. Trotzdem werden also die Philosophie, die im Wiener Open Lab steckt, vermittelt, wie also möglichst den Besucher selbst ausprobieren lassen, keinesfalls alles vorpipettieren sozusagen. Mhm. Je jünger die Kinder sind, da versuchen wir dann auch stark in den Bereich des forschenden Lernens hineinzugehen. Das ist natürlich bei den sehr komplexen Praktikern für die Älteren, wo es Hardcore-Molekularbiologie ist, ist es schon ein Kochrezept, dass sie nachkochen, das ist nicht mehr ganz so frei. Also diese Konzepte, dass die Studenten mitbekommen. Und dann, wenn es in die Praxis hineingeht, ist es so, dass sie einmal sich die Kurse anhören müssen von erfahrenen Tutoren, dann sozusagen quasi als Beiwagerl oder Zweittutor mitmachen und da hineinwachsen in die Sache. Wenn sie den Kurs mehrmals gehört und als Assistenz mitgemacht haben, dann können sie es auch leiten. Also so läuft das bei uns. Mhm. Und wir haben unterm Jahr auch immer wieder so punktuelle Fortbildungen. Wenn es zum Beispiel ein neues Praktikum gibt, dann machen wir das gemeinsam durch. Dann spielen das die Tutoren selber einmal durch, weil es sind durchaus auch bei uns Themen, die sie vielleicht im Studium noch nicht selbst durchprobiert haben. Ja. Also. Woher kommt diese professionelle Herangehensweise an diese Vermittlung? Es schaut auch cool aus. Also ich meine, die Tür ist hat ein, zu Ihrem Büro zum Beispiel, das ist zwischen diesen zwei Labors, ist eine Glastür, aber mit grüner Folie beklebt. Es ist grafisch gut gemacht. Es ist nicht zu viel. Es ist dieser Workshop für Volksschulkinder über die Zelle. Konzentriert man sich auf eine Sache und nicht auf mehr. Das ist alles eine. Sie sagen. Sie haben gesagt, in Amerika ist schon mehr Tradition, es so zu machen. Also, aber wie kommt das zu uns herein? Also ich habe zu Beginn des Projektes, oder das war ja damals, das Wiener Open Lab hat als Projekt sozusagen begonnen, des Vereins Open Science, jetzt ist es quasi schon eine dauerhafte Einrichtung. Mhm. Da bin ich auch nach Amerika gereist und habe mir dort die Kurse mal angehört. Wobei man da auch dazu sagen muss, dass wir schon auch Dinge adaptiert haben, weil es ist eine andere Kultur und man kann sich die Rosinen quasi rauspicken und dann auch wieder Dinge, die jetzt in Österreich vielleicht anders laufen, abändern. Was zum Beispiel? Was ist da abgeändert? Also zum Beispiel ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wenn die Jugendlichen jetzt, wir sind bei der Zielgruppe Jugendlichen, mhm. hier einen Kurs besuchen, dass sie, wenn sie einen Ansatz machen und Dinge zusammenpipettieren, dass sie sehr wohl wissen, was da drinnen ist. Das ist ja genau die Quintessenz. Sie sollen wissen, wenn ich mit der Polymerase-Kettenreaktion einen Genabschnitt kopiere, was brauche ich denn dazu, welche Reagenzien? Und das heißt, bei uns wird wirklich jede einzelne Reagenzie pipettiert. In Amerika haben sie da einen Kit sozusagen, der alles, das ist wie wenn ich in Amerika in der Küche eine Fertigpackung habe das Teigpulver mit Wasser mische und dann habe ich den Kuchen. Oder in Österreich würde man die Eier nehmen, das Mehl nehmen, das Backpulver nehmen, jede Zutat einzeln und den Kuchen backen. So im Groben ist der Unterschied auch bei uns im Labor. Darum haben wir einige Protokolle auch adaptieren müssen, weil wir es halt genauer nochmal aufdröseln für die Besucher, damit sie dann auch wissen, was ist denn da drinnen und warum ist es drinnen. Ich habe auch gesehen, es gibt an der University of Buffalo so ein schreckliches Wort, Kompetenzzentrum, aber die sind gut für Unterrichten mit Fallstudien. aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und die haben eine hohe Expertise, wie sie einerseits die Fälle präsentieren, wann gebe ich welche Information zu welchem Zeitpunkt. Das finde ich in Österreich auch nicht vertreten, sehr wohl aber ein bisschen bei Ihnen, also hier an den Kursen, diese zeitliche Auflösung, dass ich weiß, was passiert, als Workshop-Designer. Und auf der anderen Seite, University of Buffalo, eine hohe Expertise im Arbeiten mit Gruppen. Wie setze ich Gruppen ineinander in Beziehung? Wie fordere ich von ihnen Feedback ein? Da gibt's so Klicker, wo man immer wieder Fragen gestellt werden und die drücken dann Ja, Nein und dann kriege ich ein geschwindes Abbild, wie die Leute stehen, also mein Publikum, also in großen Hörsälen zum Beispiel. Aber das ist nur ein Aspekt davon, aber einfach dieses bewusste Arbeiten mit Gruppen. Und das sehe ich bei uns in Österreich eigentlich auch sehr wenig im Bewusstsein. Da muss man halt auch dazu sagen, dass wir wirklich schon hier im Vienna Open Lab einen großen Vorteil haben, das ist einfach die Umgebung. Also diese authentische Umgebung. Wir haben ein Labor, die Besucherinnen ziehen mal einen weißen Mantel an, wenn sie kommen. Es gibt Geräte, die es in der zu Hause nicht gibt, die es in der Schule nicht gibt. Also da ist schon einmal die Aufmerksamkeit der Gruppe, wenn sie kommt, da. Und damit hat man die Gruppe auch schon einmal leichter. Im Handling finde ich. Handling ist ein Aspekt einer Gruppe, aber ja. Also ich glaube, was ich sagen möchte, ist, wenn man sich so die durchschnittliche, unsere Besucher sind nicht nur Schulklassen, aber hauptsächlich Schulklassen, wenn man sich so die durchschnittliche Schulklasse anschaut, der Lehrer hat es vielleicht im tagtäglichen Unterricht, hat er schon einmal, muss er mehr Energie aufwenden, um die Klasse für das Thema zu interessieren, als wir. Wenn sie kommen, ist schon mal ein Grundinteresse, das Grundinteresse, glaube ich, größer, weil schon, wow. Allein wenn sie die Gesichter sehen von den Kindern oder den Jugendlichen, dann sagen sie, boah, super Labor. Also aber das ist glaube ich, eine österreichische Denkweise, dass es da unterschiedliche Bewusstseinszustände gibt. Das glaube ich nicht. Sie glauben, dass es woran liegt? Das wird nur bei uns in Österreich so unterschieden. Also ist man freiwillig hier oder ist man im Alltag in der Schule? Es gibt sicher anderen Lernumgebungen, Schulsystemen, das als Dauerzustand, dass die Leute einerseits in der Schule wohnen, also das als Leben bezeichnen, aber auf der anderen Seite in dieser Stimmung sind, etwas zu tun, was dem nahe geht, was sie hier machen. Wir haben so diese Brutalität immer drinnen, also in unserem Denken. Entweder die Leute sind in der Schule, dann sind sie im Hardcore-System und da sind sie nicht freiwillig. Oder sie sind freiwillig da und dann lernen sie optimal. Das wird möglicherweise woanders nicht so unterschieden. Ja, vielleicht ist das zu pauschalisiert von mir formuliert worden. Also ich würde jetzt nicht unterstellen, dass Schüler im Unterricht nicht auch sehr interessiert sein können in der Schule. Ja, wenn bei uns das, vielleicht schon. Wenn der Unterricht entsprechend gestaltet ist, glaube ich, würde ich das nicht unterstellen, dass dieses Exterritoriale ist mir so ein bisschen rätselhaft und das zweifle ich an. Also was ich nur sagen kann, ist, dass immer wieder Lehrer, die bei uns sind, erwähnen, wie interessiert die Gruppe heute war, wie besonders brav, wenn Lehrer mit eher Schlimmeren, unter Anführungszeichen, ich wiederhole jetzt nur, was an mich herangetragen wird. Ja, ja. Mit eher unruhigen Klassen kommen, dass die dann plötzlich ungewohnt interessiert und aufmerksam sind. Das passiert immer wieder, ja. Sie machen das sind aber jetzt punktuelle Feedbacks, die ich bekomme. Das heißt nicht, dass andere Klassen nicht in der Schulklasse genauso interessiert sind wie bei uns im Labor. Ja. Ich meine, Sie sind hier im Biozentrum praktisch als auch an internationale Arbeitsweisen gewohnt. Also das sind nicht österreichische Inseln, wo man halt so tut, wie man es immer in Österreich macht, sondern es sind einfach internationale Niveaus. Und das meine ich eben auch wiederzufinden hier in diesen Kursen. Ja. Gut, mehr als ein Kompliment ist es jetzt gerade nicht, weil es einfach so… Ja, aber trotzdem glaube ich, dass die Umgebung auch, die ist auch ein wichtiger Aspekt für die Schüler, weil sie oder die, ja, ja, die ja. Besucherinnen, sie kommen her, sie sehen, da passiert etwas, was auch wenn sie jetzt die anderen Labore im Haus nicht besuchen können, weil die verschlossen sind, kann man sich trotzdem halbwegs ein Bild davon machen, wie denn die Arbeitsweise ausschaut in den anderen Laboren. Ja. Und der weiße Mantel tut schon was, wenn man den anzieht. Sie machen ja auch Lehrerbildung. Mhm. Wie sind denn die Lehrer? Da muss ich gleich einmal sagen, die Lehrer und Lehrerinnen, mit denen ich in Kontakt komme, die sind so überhaupt nicht das Klischee vom österreichischen Lehrer. Die sind alle sehr engagiert. Mhm. Und es ist auch so, dass wir bieten ja Lehrerinnenfortbildungen zu unterschiedlichsten Themen an. Und da habe ich auch einige Gesichter, die immer wieder kommen, also die sehr viele Fortbildungen besuchen und sehr interessiert sind und sehr engagiert sind. Ja. Also, und im Vergleich zu der Lehrerin, die Sie gehabt haben in der Schule, gibt es da Ähnlichkeiten, Typen? Also was ich das Gefühl habe, dass sich stärker etabliert hat im Laufe der Zeit, meine Schulzeit ist doch schon etwas länger her, ist dieses praktische Arbeiten noch in der Schule. Also dass sich die Lehrer viele Tipps holen und Möglichkeiten, wie man den Unterricht jetzt nicht so ganz theorielastig gestalten kann. Also das, da gibt es ja auch den Genkoffer, sehe ich gerade. Genau, ja. Alles, was in Österreich an die Schule kommt, Sechskoffer, Genkoffer, da kommt in Form von Koffern, wer auch immer das erfunden hat. Also der Schulkoffer Gentechnik, der war quasi der Vorläufer für das Wiener Open Lab, den Lehrern die Möglichkeit zu geben, in der Schule zu experimentieren, weil die Ausstattung, also diese Pipetten, die Mikropipetten, ein PCR-Gerät, eine Gel-Elektrophorese-Kammer, das ist jetzt nicht etwas, was man im Biologiesaal, was die durchschnittliche Schule im Biologiesaal hat. Elektrophorese-Gerät, wo sich dann diese typischen Linien aufspalten, genau, wo das die Linien wandern. Oft, wenn man Beiträge im Fernsehen über Labore sieht, dann sieht man irgendwie so leuchtende Gele mit irgendwelchen Stricheln. Und weil wir es schon so oft gesagt haben, jetzt die Polymerase-Kettenreaktion ist einfach, dass man bestimmte Sequenzen dupliziert oder vervielfacht kopiert, damit man sie einfach dann auch messen kann oder darstellen kann, ob es vorhanden ist oder nicht. Genau, das ist, wenn ich die genetische Information einer Zelle habe, dann ist die sehr, sehr umfangreich. Mich interessiert aber nur ein ganz bestimmter Bereich und den kann ich mir mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion rausholen, vielfach kopieren. Es ist wie wenn ich aus einem Buch nicht das ganze Buch lesen will, sondern mich nur eine Seite interessiert und die kopiere ich so oft, bis ich dann auf meinem Schreibtisch einen Haufen von der einen Seite liegen habe und das Buch daneben, dann ist in Relation diese eine Seite viel leichter zu sehen. Mhm. Ja, in Österreich werden auch alle Wissenschaftsbeiträge im Fernsehen mit blauem Licht, wenn der Interviewpartner mit blauem Licht von der Seite angestrahlt wird, dann assoziieren die Österreicher Wissenschaft. Eher kalt dann, oder? Ja, aber oder steril, oder? Ja, es hat diese Distanz der Objektivität und dieses Forschens und so weiter. Sie machen ja auch einen Lehrerkurs zu diesen naturwissenschaftlichen Themen, was ja auch in der Schule mit dieser vorwissenschaftlichen Arbeit jetzt Eingang findet. Und da kann man immer nur den Lehrern Mut zusprechen, dass sie die Kinder zum Selbstmachen oder selbst Fragen stellen ermutigen und nicht dann immer gleich auf die Bücher schicken zum Recherchieren. Ich glaube, das ist halt, das Thema ist im Entstehen und die vorwissenschaftliche Arbeit hat jetzt noch nicht so eine lange Tradition. Ist natürlich schwierig für die Maturanten und Maturantinnen oder die Siebtklässler, die jetzt das erste Mal dran sind, weil die plötzlich hineingestoßen werden. Ich glaube, das ist eben etwas, was man von klein auf üben muss. Darum beginnen unsere Kursangebote auch schon mit 5 Jahren. Ich glaube, wenn man von klein auf beginnt, man kann Fragen stellen, man kann die mit Experimenten oder durch Recherche beantworten, dann bekommt das eine Selbstverständlichkeit, die das dann erleichtert, irgendwann mal eine vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Aber wenn man eben auch mit 17 anfängt, ist es halt dann schwieriger. Ja. Aber eben auch den Mut oder Fragen zu stellen, stellen, die man auch beantworten kann. Also es muss, ja, also recherchieren, ja, ja, ja, aber auch selbst machen, wie kriecht die Schnecke, ist aufregend genug für eine, ja, wissenschaftliche, ja, Arbeit. Da muss ich nicht. Und hier aber praktisch ist mir besonders bewusst diese große Kluft, dass das von Lehrern unterrichtet werden muss, also von die eben zur Wissenschaft keine Beziehung haben oder keine Beziehung mehr haben. Und wenn Sie eine Lehrerausbildung machen zu diesem Thema, ist natürlich praktisch diese Kluft einfach so wie Ihre Biologielehrerin durch eine Brücke überbrückt. Eine Brücke, es gibt viele Brücken, ja. Es muss nicht unbedingt jetzt die Brücke sein vom Vienna Open Lab, ja. Naja, aber das ist spannend, finde ich. Ja? Ja, weil diese Klüfte sind schon grimmig und stehen da weit entgegen. Ja, aber ich glaube, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, ich weiß intuitiv zum Beispiel, ist das eine gute wissenschaftliche Frage oder nicht, weil nicht umsonst studiert man das so lange, genau, und arbeitet ein Jahr an der Diplomarbeit und 3 Jahre an der Dissertation, dass man das, ich kann gar nicht, wenn mich dann ein Lehrer fragt, warum ist das jetzt eine gute Fragestellung, dann muss ich immer wieder, da muss ich mal einen Schritt zurück machen und das überlegen, wie fasse ich das jetzt in Worte, weil ich weiß, es ist einfach intuitiv irgendwie. Ja, ja. Und das ist halt, ich denke mir, wenn man aus der Pädagogik oder Didaktik kommt und aber selbst keine Forschungsarbeit verfasst hat, dann ist das auch gar nicht so selbstverständlich, dass man das weiß. Also ich glaube, das kann man jetzt auch nicht so annehmen, dass die Lehrer das sofort alles wissen. Ich mache relativ viele Sendungen, wo Wissenschaftler über ihr Thema reden. Mhm. Und da frage ich am Schluss immer, was sind ihre Fragen, die sie gerade bearbeiten? Und das ist furchtbar interessant, weil man da genau die Fragen erklärt kriegt. Einerseits, was das für Fragen sind und das andere, was faszinierend daran ist und wie das Ganze, wofür diese Frage auch dient. Also was soll denn vervollständigt werden eigentlich? Worum geht's denn? Und das ist schon schön. Also diese Nähe der Wissenschaft. Aber würde ich das nicht machen, hätte ich keine Ahnung von Forschungsfragen. Ja, wobei Fragen, die sind ja eh etwas Selbstverständliches. Also ich weiß, vielleicht ist das auch, wenn man aus der naturwissenschaftlichen Richtung kommt, dass ich permanent Fragen habe im Alltag. Ja, Aber diese Kluft, sie auch beantworten zu können durch etwas machen selbst und nicht durch wo nachschauen. Ja, wobei die vorwissenschaftliche Arbeit, da ist es ja so, dass es empirische Arbeiten sind ja eher seltener. Weil die auch, die, glaube ich, auch schwerer umzusetzen sind für die Schüler und Schülerinnen mit viel mehr Aufwand. Und sie müssen ja keinen neuartigen Erkenntnisgewinn sozusagen haben, wie jetzt darum heißt ja auch vorwissenschaftliche Arbeit. Bei einer wissenschaftlichen Arbeit muss ich ja sozusagen für die Wissenschaft eine neue Erkenntnis generieren. Genau. Das ist ja jetzt in der Schule, das wäre auch zu viel verlangt. Genau. Aber die, also im Sinne von etwas machen, was vielleicht ein anderer schon bevorsteht, ist ja durchaus möglich. Ja, ja, wobei, wie Sie richtig gesagt haben, es ist manchmal, glaube ich, ist es dann, setzt man es vielleicht sogar zu hoch an, weil oft die einfachen Fragestellungen würden ja schon ausreichen, um zu vermitteln. Ich glaube, die Zielsetzung einer vorwissenschaftlichen Arbeit ist ja, dass ich den wissenschaftlichen Prozess einmal durchspiele und lerne, wie gehe ich vor. Aber dazu und das kann ich auch an den sehr einfachen Fragestellungen machen. Genau, ja. Aber dazu muss ich den wissenschaftlichen Prozess kennen. Und in meinem Fall, ich habe Physik und Mathematik lernen studiert, theoretisch hätte ich wissenschaftlichen Fragen begegnen sollen. De facto habe ich an nichts geforscht, was meine eigenen Fragen waren. Und meine wissenschaftliche Arbeit hat stattgefunden im Alter von 15 Jahren beim Kakteenzüchten, wo ich einfach Kakteensamen eingesetzt habe und versucht habe zu zeichnen, wie sich die entwickeln und vorherzusagen, wie wird sich der weiterentwickeln. Und dass da zwei Keimblätter kommen, war mir völlig verblüffend, ohne Stacheln und dann in der Mitte der stachelige Kaktus rauswächst. Aber da hat Wissenschaft stattgefunden und das war super. Das merkt man sich dann auch fürs Leben. Genau. Und hier praktisch, also wir haben das in der Lehrerbildung gemacht, Lehrer mit Lehrern solche Fragen erarbeitet und da waren die Ergebnisse einfach noch sehr erschreckend, urkompliziert, ganz breite Fragen, ja. Furchtbare Fragen, die eigentlich nicht spannend sind, ja, aber aus einem Pflichtbewusstsein gegenüber formuliert werden. Und wenn man dann einmal mit den Lehrern arbeitet, um Fragen zu finden, die faszinierend sind, und das sind eben einfache Fragen, auch gut. Dieses Tröstliche, man kann auch einfache Fragen stellen, die dann uraufregend sind, selbst herauszufinden, das muss man lernen. Ich glaube, das ist aber auch ein Prozess, der vielleicht leichter wird, wenn die vorwissenschaftliche Arbeit eine längere Tradition hat. Doch, weil jetzt wollen es alle, zu Beginn wollen es alle ganz super machen. Ja, genau. Ja. Also, und es gibt noch keine Vergleichswerte, wo man sagen kann, okay, die haben ja das damals auch mit einer relativ einfachen Frage gemacht, da kann ich. Und hier ist auch möglicherweise auch Platz für einzelne Schulen, sich zu profilieren, dass sie wissenschaftliche Arbeit mit ihrem Lehrerteam in einer ganz bestimmten profilierten Weise machen oder mit einem Profil. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ein bisschen Geld hilft schon. Also dass es hier auch cool ausschaut mit grünen Fensterscheiben und so weiter und dass die Laborausrüstung intakt ist und nicht klappert, dass es Geld gibt, ihre Workshops auszuarbeiten und auch Leute zu beschäftigen, die sie betreiben, da findet offenbar jemand das wichtig. Ja, also da ist auch der große Vorteil, dass wir sozusagen die Ersten in ganz Österreich waren das Vienna Open Lab, da gab es vorher noch überhaupt keine vergleichbare Einrichtung, wenn auch schon im Lehrplan zum Beispiel verankert war, man soll doch Methoden, molekularbiologische Methoden zum Beispiel vermitteln. Mhm. Also da war eindeutig ein Bedarf, aber kein entsprechendes Angebot. Und ich habe ja zuerst auch erzählt von dem Schulkoffer Gentechnik, wo ein bisschen die Möglichkeit bestanden hat, dass Lehrer im Unterricht mit ihren Schülern einfach Experimente durchführen. Das ist aber die Schwierigkeit, wenn ich selbst das noch nie gemacht habe und dann soll ich es jemandem zeigen. Das ist dann doch mit starken Unsicherheiten behaftet. Das heißt, die Lehrer kommen lieber in ein Labor. Es gab sehr viele Anfragen, Forschungslabore zu besuchen. Da greift wieder die Schwierigkeit, das stört den Arbeitsalltag zu sehr. Und dann ist die Idee entstanden, eine Einrichtung wie das Vienna Open Lab, also ein Mitmachlabor für die Öffentlichkeit zu gründen. Und die Idee ist also sehr gut aufgenommen worden. Und wer zahlt das jetzt? Wir sind öffentlich gefördert, das heißt, es zahlt das so jetzt das neue Ministerium ist ja Wirtschaft und Wissenschaft zusammengelegt, vorher die beiden Vorläuferministerien, dann die Stadt Wien und das Bildungsministerium. Also das sind sozusagen darüber hinaus versucht man auch Sponsoren zu gewinnen. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade in Verhandlungen mit der Firma Eppendorf. Das sind sehr viele Geräte und Labormaterialien sind zum Beispiel von der Firma Eppendorf und die sponsert dann Materialien. Ich habe jetzt eingereicht in einem EU-Projekt zum Thema Schülerlabore, also so sozusagen Drittmittelgelder, versucht man auch einzuwerben. Das ist jetzt die Finanzierung des Vienna Open Labs. Das ist ja nur ein Projekt des Vereins. Der Verein selber hat darüber hinaus eben auch neben den Ministeriumsgeldern auch noch Projekte, die es einreicht in Förderschienen wie Talente Regional oder Sparkling Science oder eben Horizon 2020, also EU-Projekte. Also wir sind projektfinanziert und öffentlich finanziert. Und auch die Workshops, da gibt es Eigenbeiträge der Leute, die teilnehmen. Jetzt im Vienna Open Lab, ja genau, also es ist nicht kostenfrei, der Besuch im Vienna Open Lab. Deckt sich das? 10 Euro für einen 5-Stunden-Kurs? Nein, also es sind circa, wenn ich jetzt das Gesamtbudget für das Vienna Open Lab nehme, dann machen die Besucherbeiträge circa 10-12% des Gesamtbudgets aus. Ja. Und warum kostet es überhaupt etwas für die Besucher? Weil ich glaube, dass das haben wir zu Beginn der Gründung diskutiert. Einerseits ist es für mich natürlich eine wichtige Finanzierungssäule, auch wenn es nur unter Anführungszeichen 12% sind. Und andererseits glaube ich, dass es auch mehr Wert hat, wenn man etwas dafür bezahlt. Und in Relation ist es jetzt, wenn ich für eineinhalb Stunden zahlt man 4 Euro und für die 5,5 Stunden zahlt man 10 bis maximal 12 Euro. Also das sage ich, das ist jetzt, wenn man das im Vergleich in Relation mit einem Kinobesuch setzt und im Hinterkopf hat, wie viel die Materialien kosten und auch die Betreuungssituation. Mhm. Wie gesagt, es sind 2 bis 3 Betreuer, wenn es 30 Personen sind, dann glaube ich, dass es diesen Beitrag durchaus wert ist und dass man was Gutes für sein Geld bekommt. Nun, rein praktisch, ich komme in 2 Wochen mit einer Gruppe von 20 Abendschülern, mhm, und der Anmeldeprozess ist so, sie schicken mir ein E-Mail, sie möchten gerne mitkommen. Und ich schreibe dann zurück die Anmeldung gerne. Die Anmeldung, mhm, ist dann komplett, wenn Sie 10 Euro in einem Kuvert, mhm, beschriftet im Sekretariat abgeben. Mhm. Und das, da kommen dann nicht alle mit, ja, den 10 Euro an, aber die, die ankommen, wollen wirklich mitgehen. Ja. Also das funktioniert so als Token. Es ist auch bei uns, wir haben jetzt letztes Jahr nicht ganz 8000 Besucher gehabt, also, und wir haben am Tag bis zu 4, 5 Kurse, und der Terminkoordinationsaufwand dahinter ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man da jetzt, ich glaube, wenn man den Kurs kostenlos anbieten würde, dann würde es viel mehr Situationen geben, dass die Gruppen einfach nicht auftauchen, mhm, was für uns natürlich nicht sehr, mhm, angenehm ist. Mhm. Und so kommt es recht selten vor, dass jemand, ganz selten, dass jemand unentschuldigt, weil der Lehrer oder die Lehrerin vergessen hat, dass der Kurs stattfindet. Open Science als Organisation, als Verein, ist ja. Verein, gibt seit 2014, also als Marke, oder? Genau, als Verein. 2013. Weil, mhm, ich habe noch gesehen, der Vorgängerverein, Dialog Gentechnik, mhm, da gibt es eine parlamentarische Anfrage beziehungsweise eine Idee von einem freiheitlichen Abgeordneten Hofer, die Fördergelder einzufrieren, mhm, weil die Industrie mit ihren Interessen drinnen steckt. Mhm. Also wir haben… Das war ja, das, ein Schuss in die Luft. Ja, ich glaube, mit dem Namen, wie Sie sagen, mit dem Schlagwort Gentechnik ist man dann auch vor allem in Wahlzeiten sehr gerne zum Spielball geworden. Also wir hatten nicht nur eine parlamentarische Anfrage zu Dialog Gentechnik-Zeiten, und das war immer kurz vor irgendwelchen Wahlen, war dann die Frage, warum man Gelder bekommt. Wir haben auch Politiker gerne eingeladen, sich das anzuschauen, was wir denn mit den Geldern machen. Es ist dann aber selten auch zum Besuch gekommen. Ja, also ich glaube, das ist vor allem ein Politikum. Aber die vorrangige Finanzierung kommt ja dann tatsächlich jetzt bestehend aus den Ministerien. Genau, also wir haben den österreichischen. Also der Verein hat auch in seinen Statuten stehen, dass es keine Gelder von themennahen Firmen, also von einem, wie gesagt, Eppendorf, das jetzt Laborgeräte herstellt, oder eine Bank wie die Wiener Städtische Versicherung oder die, weiß ich jetzt nicht, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber eine Bank oder eine Versicherung, das wäre jetzt kein Problem. Ich glaube nicht, dass eine Bank uns in die Themen hineinreden kann. Und aber es auch nicht Pharmaunternehmen in erster Reihe, die das Ganze tragen. Dürfen wir auch gar nicht. Also das steht in unseren Vereinstatuten drinnen, dass wir das nicht dürfen. Ja. Und wie gut ist denn das jetzt gelungen von Ihrer Sicht her, den Österreichern? Wo sind wir denn? Oder wo in der Nähe zur Genforschung oder zur Forschung an Genen, wenn wir das einmal so nennen? Wie ist der Imagewert? Ja, ist er schon ein bisschen gestiegen? Das kann man wieder nicht pauschal sagen, sondern es ist wieder mit den Anwendungen. Ich glaube, dass die grüne Gentechnik weiterhin sehr negativ besetzt ist und da auch der Erfolg der Intervention sehr groß ist. Ja. Also wenn man jetzt bedenkt, dass es keine Freisetzungsanträge gibt, einfach in Österreich, weil man eh weiß, dass sie nicht durchgehen, dann würde ich sagen, also das ist weiterhin, ich glaube aber, dass das Bewusstsein, wo überall Gentechnik mit im Spiel ist, vielleicht ein bisschen größer geworden ist. Dieser medizinische Bereich, wie Sie gesagt haben. Genau. Die Kanadier sind übrigens dabei bei einem Grain Terminal, die sind haben gesagt, die sind ganz vorsichtig bei den Schiffen, dass da nicht irgendwie genetisch verändertes Soja oder so noch drinnen ist, zu Schiffen, die sie nach Europa schicken, weil die das echt wieder zurückschicken, wenn da irgendwas gefunden wird. Ja, das ist ja gar nicht so einfach im Produktionszyklus, das wirklich dann jetzt auch Gentechnik freizuhalten, weil es schon so viel, wenn es jetzt vor allem um Soja geht, da ist ja schon... Ja, ja. 90% der Produktion ist schon gentechnisch verändert, also dann noch was Gentechnikfreies zu bekommen, ist eh nicht so einfach. Wie wird es denn weitergehen? Sie haben jetzt ein zweites Labor, also das heißt, Sie können die Kapazitäten erhöhen. Gibt es irgendeine Richtung, die Sie gehen möchten, die wir dann erst in 5 Jahren erleben werden? Also meine Wunschvorstellung oder mein Wunsch wäre, dass wir erreichen, dass in jetzt, wenn ich nur die Wiener Kinder, Jugendlichen, Schüler, Schülerinnen nehme, dass jeder einmal in seiner Schullaufbahn hier gewesen ist. Ja, das wäre so, das wäre meine Zielsetzung. Und von den Inhalten her, jetzt konkret vor Augen ein Thema. Habe ich nicht. Das ist immer schwierig, wenn man so zufrieden ist oder wenn man sagt, das, was ich mache, macht Spaß, dann ist auch jetzt kein großer Bedarf, sich Gedanken zu machen, was kann ich jetzt grob anders machen. Also für mich war schon das letzte Jahr mit dem Ausbau, mit dem zweiten Labor, das war schon so ein großes... sehr eine Sache, wo wir lange dran gearbeitet haben, da auch die Gelder dafür zu bekommen. Und, das ist ganz gut, wenn das einmal läuft. Genau, und da ist Phase jetzt noch, ich glaube, da bin ich jetzt noch in der Phase des, super. Ja, jetzt geht es einmal. Darum habe ich mir jetzt für mittelfristige Zukunftsszenarien. Und gehen Sie selbst gerne in Vorträge oder was, wo kriegen Sie selbst Forschungsthemen her? Also sehr viel auch durch Gespräche mit den Forschern hier am Areal, sehr viel lesen, also ich lese sehr gerne, weil mir trudeln ja ziemlich viele Zeitschriften ein, was denn jetzt so aktuelle Forschungsthemen sind, im Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen. Man versucht natürlich auch zu schauen, was sind gerade Themen, die aktuell sind. Wie gesagt, der Pferdefleischskandal, das war zufällig, das war jetzt nicht geplant. Aber wir haben jetzt letztes Jahr nicht im Vienna Open Lab, sondern Open Science, der Verein hat einen Allergieschwerpunkt gehabt, weil das auch ein Thema ist, wo, glaube ich, sehr viel Bedarf, Informationsbedarf besteht oder auch ja, also manchmal kommt auch wer wichtiger vorbei. Voriges Jahr bin ich mit dem ehemaligen geschätzten Bundeskanzler Wolfgang Schüssel zusammengestoßen, der aus irgendwelchen Gründen das Labor besucht hat. Ja, also wir haben immer wieder sehr, sehr nette Besuche. Vor kurzem war die Fußballmannschaft, die Austria Wien, bei uns. Na schön. Also, na schön. Ja. Es kommen immer wieder mal hochrangige Besuche, ja. Weil interessant wäre sicher, glaube ich, auch University of Buffalo, diese Fallstudien sich anzuschauen. Das steht auf meiner Liste. Die haben einmal im Jahr so ein Symposium. Und auch wirklich. Nein, ich finde es interessant. Die Physiker hatten ja dasselbe Problem mit CERN, dass plötzlich die Leute gesagt haben, was, Urknall wird oder ein schwarzes Loch. Und dann sind sie draufgekommen, wir hätten viel mehr schon von unserer Arbeit erzählen müssen. Im Vorfeld, beziehungsweise die Bevölkerung ist draufgekommen, wir hätten viel mehr fragen müssen im Vorfeld. Und die haben ja auch Summer Schools und mit als Lehrer Weiterbildungsprogramme, dass man mitmachen kann. Also da tut sich schon auch in anderen Bereichen auch etwas. Und so gesehen ist das Vienna Open Lab auch ein Teil eines existierenden Spektrums in anderen Bereichen. Selbst der Turnunterricht ändert sich ja schon. Also weg vom Janschen Turnen zum Mitmachen. Also das heißt, nicht umsonst Bewegung und Sport, dass es getrennt wird. Bewegung ist Bewegung, ja, und Sport ist Sport. Und der fähige Aufschwung beim Jahnturnen, diese furchtbaren Übungen, das war. Ist auch noch in meinem Programm, das, ja, also laut noch, meiner Tochter. Ja, aber praktisch als Teil des Programms. Also und nicht mehr als Sportunterricht, wo jeder durch musste. Oder nicht als Hauptpunkt. Also insgesamt ist dann schon Bewegung da. Mitmachen. Also ich glaube, das ist, der Unterricht ist permanent in Entwicklung. Ja. Es ist, ob alle mitziehen, ist immer die Frage. Ja. Na gut, ich bin jetzt einmal froh, dass da draußen die Bagger uns die Grenze geachtet haben, was sie abreißen dürfen und was nicht. Und hier bei diesem Büro in der Dr. Bohrgasse Halt gemacht haben. Und ich glaube, jetzt machen wir den Deckel zu, oder? Ja, es freut mich, dass Sie zu Besuch waren. Danke, Karin Gaber. Dass Sie die Zeit sich genommen haben, darüber zu reden. Ich hoffe, ich war nicht zu euphorisch in dieser Ausgabe von Lob und Tadel. Es gibt sicher irgendwas Schlechtes zu sagen. Die Leute sollen einfach herkommen und sich's anschauen und dann schauen, ob das Lob berechtigt war. Ja, aber ob man da alles sieht und so alle Bedenken und so weiter. Nein, also man, durchs Anschauen geht's schon ganz gut, einen Eindruck zu bekommen, ja. Und es geht gut mit Schülern. Also da verlinken wir auch aufs Kursprogramm vom Vienna Open Lab. Und jetzt habe ich noch einen Hinweis auf Lob und Tadel Nummer 7, nämlich über die Wissenschaft. Da habe ich mit einem Kognitionsforscher gesprochen, nämlich Markus Peschel, wie man eigentlich an Wissen kommt und was das mit der vorwissenschaftlichen Arbeit zu tun haben könnte, wie Schüler an Wissen kommen könnten. Das, finde ich, war ein interessantes Gespräch mit einem, der ganz nah dran ist an diesem Wissenserwerb. Ja, und jetzt mache ich zu und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.